Gut 20 Jahre ist es her, dass Hauptkommissar Schiefersatt im brandenburgischen Spreewald in einem Mordfall ermittelt hat. Nach dem Ende der DDR wurde ein Immobilienhai Opfer eines Verbrechens. Der Ausflug mit Freundin Reni führt Schiefersatt noch einmal in die reizvolle Auen- und Moorlandschaft mit den Flusslaufverzweigungen der Spree. Zu spät erkennt der Kommissar, dass ihn der Fall von damals eingeholt hat. Hier deine Gurke. Ach, danke. Ganz typisch Gurke. Mm. Eine eingeborene Gurke quasi. Mm. Und nun lass uns hier abhauen. Siehst ja selbst. Oh ja, herrlich. Mm. Nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Du wirst doch unmöglich mit dieser Touristenmeute hier... Reni, bitte. Du wolltest mir deinen Spreewald zeigen. Das war ein Versprechen, Bulle. Du wolltest, dass ich dir meinen Spreewald zeige. Und überhaupt, das ist nicht mein Spreewald, der ist für uns alle da. Und genau das ist ja das Problem. Mhm. Mir gehen die alle eben hier mächtig auf die Nüsse. Mhm. Ist das unser erster Streit? Nein, Notwehr. Notwehr? Du Beamtenmensch weißt doch nicht mal, wie sich das anfühlt. Pass auf, Kompromiss. Ich verspreche dir, dass wir später nochmal herkommen. In der Nachsaison, ja? Schiefersatt, in 2,5 Wochen ziehen wir zu mir nach Bayern. Schon vergessen? Und, lieber Liebster, später? Du bist 67 und gerade frisch pensioniert. Da sollte man mit solchen Vokabeln vorsichtig umgehen. Was soll das heißen? Nicht. Nur so. Wie bin ich dir plötzlich zu alt? Ach, Quark. Wie sagt der Volksmund? Männer sind wie Äpfel. Kurz bevor sie verwesen, werden sie süß. Ach, das war, also bei aller Liebe, das war jetzt ein Tick zu... Zu frech? Naja. Genau, Schiefersatt. Genau deshalb bin ich ja deine erste Wahl. Abseits der Route. Kriminalhörspiel von Oliver Bukowski. Regie Alexander Schumacher. Da, der Kahn, da sind noch Plätze. Komm. Renate, Moment, warte doch, eh doch. 2 Stunden, vielleicht sogar 3 mit diesen Leuten. Mückenhitze, blöde Witze, ohne Fluchtmöglichkeit. Wie sieht's aus, das Meister? Noch 2 Plätze frei in Ihrem schmucken Bootchen? Ja, schon. Ach, ist doch bestens. Walter, nun komm schon. Die Leute können nicht ewig warten. Na komm. Am Warten täts nicht liegen, das können wir. Wir tun hier unser Lebtag lang eigentlich gar nichts anderes. Ich wollte das Fräulein nur sagen, dass wir nicht die Route fahren tun. Also nicht die üblichen, nicht die offiziellen. Ach, das wird ja immer besser. Mein Mann und ich hassen alles Offizielle. Ich schon immer und er seit vorgestern. Er wurde gerade pensioniert, müssen Sie wissen. Also Renate, bitte, das interessiert doch hier keinen. Wieso denn? Außerdem bin ich noch gar nicht pensioniert. Pff, die 2 Wochen. Der Herr nimmt seinen Resturlaub, er arbeitet seinen Nachlass auf. Du liebe Güte, nichts kann sich ernster nehmen als mein Mann. Tja, wenn du es schon nicht machst. Aber gut, dann fahren wir eine Runde. Was soll das kosten, Meister? Ach, du kommst erst einmal rein. Wir tun uns schon einig, werden da verwette ich meinen alten Arsch drauf. Ach Gott, topp ich jetzt meinen alten dagegen. Also, guten Tag allerseits. Ja, Tagchen. Seid ihr auch so eine doofen Touris? Willkommen an Bord. Wollen Sie Mittelgang sitzen oder Fenster? Wie, was heißt denn hier Fenster? Wo? Nicht für ungut. Wir machen nur unsere Spesken und so. Ja. Genau das habe ich befürchtet. Na du, ganz so glücklich tut Ihr Mann aber nicht aus dem Kopf gucken. Ach, das täuscht. Der freut sich so. Wo andere lächeln, bald er das Gesicht zur Faust. Das ist Berufskrankheit. Ach ja? Ach ja, Liebster. Du freust dich. Das hatten wir doch besprochen. Vielleicht braucht er einen kleinen Spaßmacher. Ein Fläschchen. Alles da, guter Mann. Die ganze Kühltasche voll mit, was es Herz begehren tut. Kümmerling, Longhäuser und hier, Wurzelpeter. Früher oder später trinkt ein jeder Wurzelpeter, sag ich nur. Jürgen, letzte Warnung. Pfoten weg von den Fläschchen. Und du nimmst deine Pfoten rein, Rocco Bob. Hände jetzt, meine ich. Rocco, ich hab gesagt, du sollst die Hände in den Kahn nehmen. Hab ich doch drinne. Hast du nicht? Jedenfalls hast du nicht gehabt. Jürgen, wenn du mal einen Vater machen tätst, sag, was passiert mit die Hände? Rocco, nicht mit die Hände rein. Wieso denn? Das Wasser ist so dreckig und verseucht, wenn du die Hand reintust. Dann ist die Plitzplotz skelettiert, wenn du sie wieder rausholen tust. Was ist ein skelettiert? Na, wie bei die Gerippe. So eine Hand ist das denn. Gerippehand. Cool. Oh, im Ernst? Ist die Wasserqualität in den Fliesen tatsächlich so schlecht geworden? Was? Der tut das Balken nur ein bisschen erziehen. Ach, erzähl dem Kind doch nicht so eine Scheiße, Jürgen. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Rocco! Scheibenkleister meine ich. Scheiße. Mutti meint Scheibenkleister. Das ist Scheibenkleister, was Vati erzählen tut. Rocco, Rocco, guck mal da. Ein Storch, da fliegt ein Storch. Störche sind scheiße. Rocco, Bob. Ach, entschuldigen Sie, ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Sonst ist er das reine Lämmchen. Bah, Lämmchen, ich bin der Wolf. Oder, nee, ich bin Gretschkes Rüdiger. Bist du nicht? Bin ich wohl. Ja, wer ist denn Gretschkes Rüdiger? Kampfhund. Oh, naja, aber du bist bestimmt ein lieber Kampfhund, nicht wahr? Einer, der nur böse beißt. Genau. Und Onkel Schiefer sagt bestimmt, wer böse ist und wer nicht, nicht wahr? Schwupps und schon wird aus dem wilden Vieh ein ordentlicher Polizeihund. Ach, Schiefer sagt, du kannst wirklich mit Kindern. Oder war das eben Nachwuchsarbeit? Jedenfalls war der Junge mal einen Moment ruhig. Oh, und das tat ganz wunderbar sein. Vielen, vielen Dank. Jetzt vielleicht doch ein Schnäpperkin? Jetzt denke ich, ist genau der richtige Moment. Also der Schnäpperkin-Moment. Walter, Donnerwetter, du entspannst dich? Unter Druck. Ich bin ja dazu gezwungen. Was kann man denn hier schon anders machen? Gar nicht kann man machen. Nur rumsitzen und glotzen und Bäume und nicht mehr Hand ins Wasser. Ja, so sehe ich das auch, Rocco Bob. Genau so. Komm, versteck dich nicht hinter dem Kind, Schiefersatt. Mir völlig unerklärlich, wie du Jahrzehnte in der Region arbeiten konntest, ohne das hier zu genießen, mal ehrlich. Wann warst du das letzte Mal hier? Wann? Ich weiß nicht, das ist lange her. Und gibt's dafür irgendwelche nachvollziehbaren Gründe? Tja, so ist er, der meine. Schweigt er wieder bockig in sich hinein. Also ich find's großartig. Das Wasser, die Wiesen, die Bäume stehen Spalier oder nein, wie ein Domgewölbe. Die Bäume. Ich komme richtig... Schön, dass das noch immer so sehen tut. Heutzutage komme ich mir schon vor wie ein Immobilienmakler mit einem Boot unten dran. Ja. Ich lade Bande ein und dann geht's in einer Tour. Ach, guck mal, Perli, die Lage. Ja, da, Schatzi-Maus, was für ein Filetstück. Oh, und hier, Schniefi, tät das nicht auch eine prima Anlageform für uns sein? Oh, klar, Liebling, wenn wir die Hütte da abreißen und das Ufer begradigen, dann könnte sich's rechnen. Oh, ei, verbipscht, sagen Sie, Sie Kornfährmann. Was kostet denn so der Quadratmeter im Durchschnitt? Wir wollen uns orientieren. Genau. Kein Aas guckt Natur. Alles orientiert sich. Der Olle Wendrich, ein schwimmbarer Makler. Wurde mir auch nicht an der Wiege gesungen. Was tut das Amazonas-Delta vom Spreewald unterscheiden? Na? Ich weiß nicht. Im Spreewald sind die Piranhas im Boot. Ja, ja. Schlimm, schlimm. Also andererseits, von Luft und Liebe lässt sich nicht leben. Von Luft und Wasser irgendwie schon, nicht wahr? Spreewald, wie bist du schön, auf dir steht all mein Sehen. Ich werd nie von dir gehen, weil ich hier bin. Spreewald, lass die grüßen, Mitte deiner Wiesen, Löwen meine Heimat, du grüne Stadt an der Spree. Großer Gott, was wird denn das nun wieder? Na, Winkalarm, Herr Kommissar, Winkalarm! Jürgen? Ja? Jürgen, sieh mich an. Ja, was denn? Jürgen, du sollst mich ansehen. Du wirst nicht mitsehen. Hörst du? Du singst nicht mit, nicht vor dem Kind. Ah, ja, doch, alte Spaßbremse. Hey, Leutchen, das ist das falsche Lied am falschen Ort. Hier ist nicht Bodensee, hier herrscht der Spreewald. Na, scheiß mal da drauf. Gucke hier. Oh, warte! Oh, oh, Freundchen, warte! Jürgen, wehe! Oh, jetzt! Jürgen! Ich lass mich scheiden! Aber sofort! Jürgen! Da! Da, hab das! Nicht schlecht, Herr Spechter, will man ja den Kahn wechseln! Könnt ihr so passen? Aber ich bin endversorgt! Gute Fahrt, ihr Pfeifen! Ja, mach's besser, du Pfeifen! Papa, deine Kugel geteilt! Papa, deine Kugel geteilt! Jürgen, du bist echt das Letzte! Oh, Carola, komm! Hau ab! Oh, fass mich nicht an! Was denn die doch aber auch! Und zuerst Auge um Auge, Zahn um Zahn, Backe um Backe! Carolchen, ist doch nur Spaß! Und kein bisschen mitgesungen! Hau ab! Ach, Mann. Du, Walter, was kannst du denn so? Machst dich lustig über Jürgen? Denkst du, bist besser oder wie? Nein, kein bisschen. Ich amüsiere mich nur. Wann kriegt man schon mal so eine leidenschaftliche Bibelauslegung? Die Schrift lebt. Aha, ja? Ja. Und vorhin, von Luft und Wasser kann man schon irgendwie leben? Was war das vorhin für ein hinterhältiger Satz, Schiefersatt? Kein bisschen passiv-aggressiv? Pöbelst du hier insgeheim die Leute an? Ich wollte nur sagen, wohl dem, der hat, hier in dieser wunderschönen Gegend, meine ich. Ihr Mann tut darauf anspielen, dass mir der Wendenwirt gehört. Richtig? Eigentlich nicht. Ich wollte nur ganz allgemein auf das Dilemma von Naturerhaltung und Tourismus aufmerksam machen. Das ist alles. Moment. Ihm gehört der Wendenwirt? Na und? Alles tipptopp? Die Grundbucheintragung, die Verträge, alles? Ja, bestimmt, ganz bestimmt. Da bin ich mir ganz sicher. Da ist er. Da ist er schon wieder, dein fieser Unterton. Och. Und du glotzt auch noch so dienstlich. Willst du die Leute hier verhören, oder was? Ich denke nach, Reni. Nicht mehr und nicht weniger. Nur so Gedanken, ein paar Erinnerungen. Erinnerungen? Ich denke, du warst hier seit 1000 Jahren nicht mehr. Eben, das macht es mir auch etwas schwerer. Wenn schon Erinnerung schiefersatt, dann erinner dich gefälligst mit einem anderen Gesicht, Mann. Hier friert ja gleich der Kahn fest. Oh, das kennen wir. Tut nicht neu für unser Eins sein. Das müssen Sie Ihrem Mann nicht krumm nehmen, wenn er bei den Behörden war. Wie ich mal annehme. Ist so ein bedingter Reflex von der Obrigkeit. Wie bei dem Pavlov mit seinem sabbernden Hund. Was? Entschuldigen Sie, Sie sabbern freilich nicht so unbedingt. Ja, danke. Aber schon im Osten, also DDR, ja, da taten wir auch immer zu misstrauisch beäugt worden sein, so von oben. Mhm, ja, weil wir Taten eben einen eigenen Kopf haben. Mhm. Wir lassen mit uns nicht tun und machen, wie man will. Parteisäcke, die wussten sich mit uns auch nicht anders zu helfen, als uns zu einer ethnischen Minderheit zu erklären. Und dann taten sie so, als würden sie uns furchtbar bemachen und bepflegen. Und? Waren wir eben die Exoten, die Negerlein, an denen sie ihre Toleranz vorzeigen konnten. Ich meine, drauf geschissen. Wenn der ganze Osten in einziger Zoo sein tat, dann hatten wir Sorben immerhin das beste Gehege mit dem besten Auslauf, sag ich mal. Rocco, aus! Mama meint's nicht so. Mama meint doch nie was so. Jedenfalls sind schon ein struppiges Völkchen wir hier. War so, ist so, bleibt so. Egal unter was für Fahnen. Meerrettich, sag ich nur. Nicht umsonst eine von unseren Spezialitäten. Meerrettich im Blut. Wie sagt das TV? Ist er zu stark, bist du zu schwach? Ja, ja, schon ein ganz besonderes Völkchen, wir Sorben. Vorsicht, sag ich nur. Immer schön vorsichtig mit uns. Papa ist mit Meerrettich im Blut? Hä? Wie eine Wurst, nur innen drin? Papa-Wurst? Oh, es ist ein Wortspiel, Rocco. Lernt er denn nur reine Veganisch in der Schule, nicht einmal die deutsche Sprache? Aber im Prinzip tut's diesmal nicht mal nicht Unrecht haben, tun das, Jürgen. Nur, Carola, kannst du mal was Schweres nehmen und deinem Mann eins auf den Hinterkopf knallen? Völkchen? Wenn der noch immer Völkchen sagen tut, ersauf ich ihn und nagel mir den unter den Kahn. Oh. Jürgen, sofort hörst du auf, Völkchen zu sagen, sonst... Kommt heute Nacht die Schlummerrolle zwischen uns. Völkchen hin, Völkchen her. Ich bewundere ja, wie sie sich immer wieder durchschlagen. Allerdings, der Wendenwirt. Ein Restaurant, sicher 200 Plätze, Biergarten nicht mitgerechnet. Hotel tragt bestimmt auch so an die 20 Zimmer. 31. Oh. 31. Wenn schon, wollen wir mal genau bleiben tun bei den Details. Ja, 31. Dazu einen Wellnessbereich, Sauna, den Bootsverleih, die Läden mit regionalen Spezialitäten und Andenken. Was wollen Sie mir damit sagen? Ja, wirklich. Was willst du sagen? Weißt du, wie du klingst? Gelb klingst du. Neidisch. Ach. Kennen wir. Ja, das kennen wir. Das ist ein ganz natürlicher Reflex, wie bei Pavlov mit seinem sabbernden Hund. Ach, Jürgen. Ja, wir haben es kapiert. Du hast mal ein Buch gelesen. Du musst nicht andauernd deinen Pavlov-Hund dazwischen sabbern lassen. Ja, keine Spur, also wirklich nicht. Ich bin nicht neidisch. Nur vielleicht ein bisschen neugierig. Ja, ich wusste es. Er ermittelt. Wenn er neugierig sagt, heißt das bei ihm Horchen, Schnüffeln, Spurensicherung. Schiefersatt, hast du mich vielleicht auf diesen Kahn verschleppt, damit ich den Verhörzeugen gebe? Benutzt du mich, du falsche Tomate? René. Na nun, ich tue ja die Neugierigen ja gut leiden können. Sterben ja aus, die Neugierigen unter ihren Kopfhörern. Und außerdem, wir haben uns ja nichts vorzuwerfen. Oder sehen wir aus wie ein paar Kriminelle? Mein Jürgen, ein Krimineller, herrje. Also wissen Sie, Herr Kriminalkommissar, da hätten Sie aber leichtes Spiel. Den müssten Sie nicht fangen. Der würde Ihnen zulaufen. Zulaufen? Entschuldigung, Kriminalkommissar. Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Frau oder ich mich Ihnen als Kriminalkommissar vorgestellt habe. So ist es. Na ja. So ist es doch immer. Ja. Die unteren tun die oberen kennen, aber umgedreht sieht's mau aus. Wir kennen sie eben. Ja. Aus der Zeitung oder so. Ach. Genau, aus der Zeitung. Zeitung. Oh, und? Und weil ihr Frauchen ja von Beamtenzeug sie bezüglich reden tat. Mhm. Ne? Einfach eins und eins. Wir sind ja nicht ganz undumm. Sie werden es nicht glauben, aber auch Sie, Carola, kenne ich irgendwoher. Ihr Lachen. Das fräst sich ein, ne wahr? Wie Fingernägel auf eine Schultafel. Kreissägen auf Alu, sag ich nur. Kreissäge? Da siehst du es, Walter. Sobald du den Mund aufmachst, wird eine Frau verletzt. Sofort entschuldigst du dich. Aber sofort! Ich habe doch gar nichts von Sägen. Ach, nein, Vögelchen, du lachst nicht so. Der Kommissar macht nur seine Späßchen. Wie ein Schäfchen lachst du. Wie lachen dein Schäfchen? Halt die Klappe, Bob, und pack deinen Turnbeutel. Wir sind gleich da. Ist doch gepackt. Da, Schiefersatt, schau nur, guck doch mal da. Was denn, schon wieder Winkalarm oder was? Ach Quatsch, da, gerade zu, auf 12 Uhr, wie ihr Bullen sagt, die Frau. Mein Gott, ist die schön, das Kostüm, der absolute Hammer. Wie eine Königin ist die, echt. Oma. Ach, jetzt wird's alles klar, die Frau Großmutter, sie bringt ihren Enkel zum Fußball. Ihren Urenkel. Oma, ich kann heute nicht. Wir fangen hier gerade Verbrecher mit einem richtig krass echten Bullenkommissar. Rocco, was redst du denn für einen Stuss? Mann, mein Gott, was das Kind. Also Rocco Bob, du schnappst dir jetzt deinen Turnbeutel und hopp. Tschüss, Kuss. Und raus aus dem Kahn. Denk dran, Sonntag geht's gegen Lübben. Lübben sind Pfeifen, da muss kein Mensch trainieren. Rocco, horche, ab, geh bei Oma. In anderthalb Stunden holen wir dich wieder ab. Tschüss, Großer. Aber wenn sie dann die fangen, die Verbrecher, könnten sie dann vielleicht noch warten? Also nur, bis ich wieder im Kahn bin? Warten? Worauf denn? Na, bevor sie die abknallen und so. Rocco. Es wird niemand abgeknallt. Und es gibt hier auch keine Verbrecher. Bestimmt. Ja, bestimmt. Und denk dran, du kannst kicken. Ich muss hier Bäume gucken. Bäume, Störche. Tschüssi. Ja, Rocco, komm. Tschüss, mein Schatz. Es pflügt eins der Teufel mit seinem Gespann. In der Eiszeit das Flussbett der Spree. Verbrecher, abknallen. Auf was die Kurzen so kommen? Sie haben schon recht, Herr Kommissar. Gleich morgen tut die Garmelkonsole in den Schrank kommen. Ja, nur seien wir mal nicht so streng. Kindermund. Genau. Kindermund. Kindermund. Und das ist so schlimm, ja? Nö. Sind eben Kinder. Reden, wie sie es verstehen. Wie noch anders. Bäume, Bäume, Störche. Mit deiner Liebsten in der Natur sein, das meine ich. Das ist also ganz und gar unerträglich für dich, ja? Ach, Reni, bitte. Ich wollte den Jungen nur ein bisschen trösten. Und was Männer tröstet, stürzt Frauen ins Elend. War schon immer so. Ach, na komm, dann komm doch mal hier. Na, was denn? Ist nicht von mir. Das sagt deine Mutter, Wendrich. Deine hohe Frau Mutter. Der lebende Bauernkalender, das Orakel. Stopp, Carola. Du tust dir einiges verdanken. Einiges. Ach ja? Das tue ich aber mal ganz gut anders sehen. Ganz andersrum sehe ich das Mädel, nämlich. Du solltest dankbarer sein. Sehr, sehr dankbar. Bin ich ja. Bin ich ja auch. Nur eben nicht unbedingt diese Damensorte. Um ein Haar hätte die uns doch... Carola! Ihre Mutter also. Frau Helene Wendrich, richtig? Sagen Sie nicht, Sie hätten sie nicht erkannt. Naja, die Jahre. Sie hat sich auch wirklich fantastisch gehalten. Aber... Genau. Die wird so alt, die müssen wir am Ende noch mit der Schippe totschlagen. Carola, du bist gut. Lass gut sein, ja? Ich dachte so. Wir sind alle älter geworden. Sie auch, Schiefersatt. Sie auch. Ja, ja. Man tut ja so manches vergessen. Ist ja nicht schlimm, nicht wahr? Manchmal sogar besser. Hygienisch oder gnädig, je nachdem, woran Sie glauben, ob nur medizinisch oder religiös. Es bleibt ja das gleiche Wort fürs Gleiche. Das Gehirn räumt auf, tut den Müll rausschmeißen und weiter geht's. Sofort leichter, ne, wahr? Wie tut's denn heißen? Unbeschwert. Ja, ganz genau. Ohne das Schwere. Anders wär's Leben auch ganz bald kein Leben mehr. Habe ich recht oder habe ich recht, Herr Kommissar? Hm. Die Jahre machen, dass sich alles verjährt, ne, gewissermaßen. Fast alles. Ja, fast alles. Ja, dunkel, munkel, munkel. Walter, du sagst, du warst ewig nicht hier. Und jetzt scheinst du nicht nur den Fährmann und Frau Carola zu kennen, nee. Auch noch jeder ans Ufer gepflockte Einheimische ist dir bekannt. Entweder erklärst du mir das jetzt mal, oder? Bitte? Jeden Mann sein kleines, schmuddeliges Geheimnis. Hältst du den Rand und lässt mich den Ausflug genießen. Also? Ich halte den Rand. Besser ist. Ja. Ganz, ganz prima. Ja. Danke. Du knackst. Ich knacke kein bisschen. Doch, du knackst. Wenn du nachdenkst, wenn's in dir wühlt, knackst du mit den Weisheitszähnen. Was? Ich habe überhaupt keine Weisheitszähne mehr. Ja, oder was du da hinten Knackbares hast. Vielleicht nicht gerade Weisheit, klar. Aber jedenfalls knackt's. Und zwar so deutlich, dass es nachhallt. In mir nachhallt. Ich kenne dich nämlich, Walter Schiefersatt. In- und auswendig. Nach 5 Monaten? Selbstverständlich. Walter, Liebes, eine richtige Frau benötigt dafür nicht länger als 5 Minuten. Das stimmt. In mir hallt's immer nach, wenn Jürgen sich die Augen reibt und das immer so quietscht. Ich hab überhaupt keine Augen. Herr im Himmel, wo ist dieser dämliche Winkalarm, wenn man ihn mal braucht? Winkalarm? Na, wann war denn der letzte, Sie Allesmerker Kommissar? Guter Mann, in dieser Gegend kommt hier niemand mehr vorbei. Wir sind schon längst ab... Kredite! Was? Kredite! Ihr Mann knackst. Ich meine, in ihmchen denkt's noch immer darüber nach, wie wir das mit dem Wendenwirt geschafft haben. Ist es nicht so, Herr Kriminaler? Das tut er nicht. Der Mann mag zwar etwas hölzern im Außeneindruck sein, aber so ein Neidhammel ist er nicht. Naja, der Hof lag am Boden, Das Grundstück war verrottet. Gut, die Lage. Aber jede Bank dürfte da doch runterrechnen. Ach, das gibt's doch nicht. Der denkt wirklich drüber nach. Ja, natürlich. Schiefersand und alte, neidische, scheeläugige Beamtenratte. Was ist das hier? Der legendäre Sozialneid unter den Ossis? Quatsch. Kannst dir nicht einfach drüber freuen, dass es mal einer von euch Versagern geschafft hat? Jawohl. Auferstanden aus Ruin. Jürgen! Aus! War keine Bank. Wir hatten Privatkredite. Nur täte ich mal gern wissen, was Sie das angeht. Ermitteln Sie gegen uns? Nein. Ich muss mich für meinen Mann, pardon, eventuell kommenden Mann, entschuldigen. Er kann nicht anders. Alles, was er sagt und tut, ist irgendwie Ermittlung. Kauft er ein Fischbrötchen, ermittelt er Kindheit, Herkunft und Todesursache des Herings und der Zwiebel. Ich will bloß wissen, ob er frisch ist, Reni. Ja. Privatkredite. Ja. Also damals wie heute doch eigentlich der direkte Weg in die Katastrophe, nicht wahr? Hm. Aber Sie haben recht. Eigentlich geht's mich gar nichts an. Wendrich, sagen Sie mal, werden wir langsamer oder kommt es mir nur so vor? Da, er will schon wieder zurück an die Akten. Mann, du genieß doch mal. Entspann dich. Ja, tu ich ja. Ich bin ganz verschärft entspannt, bin ich. Moment. Ja? Walter, mein Gott, wie guckst du denn plötzlich? Soll ich dir die Augen wieder reindrücken? Halt doch mal die Klappe. Was? Ja, den Mund, Schatz. Entschuldigung. Ach so, bitte. Das Mündchen. Nur einen Augenblick, nur... Wendrich, wir wollen aussteigen. Das ist eine sehr schöne Fahrt gewesen, wirklich, aber wir müssen hier raus. Hier? Hast du sie noch alle? Ackersumpf, feuchte Wiesen. Schiefersaat, ich hab die Hochhackigen an. Und das war deine Idee, deine. Ist ja egal, legen Sie an, Wendrich. Wir wollen raus und zwar sofort, bitte. Wir können hier nicht anlegen. Das sehen Sie doch selber. Donnerwetter. Und ich dachte immer, das gibt's nur in den Filmen, das fotografische Gedächtnis von die Kripo. Ist 23 Jahre her. Alles zugewachsen und verwildert. Aber er tat's trotzdem erkennen. Hut ab, Herr Schiefersatt. Dich aber nicht. Dich hat er nicht erkannt. Und du bist überhaupt nicht zugewachsen. Im Gegenteil. Kahl wie eine Bowlingkugel. Ja, oben. Mann, er war im Stress dazu mal. Er tat alle Hände voll zu tun haben mit die Reanimation. Oh, wenn ich daran denke, kommt's mir noch immer hoch. Vollkontakt, sag ich nur. Voll rauf mit seinem Mund auf die Schnauze von dem fetten, besoffenen Schwein. Oh. Die lernen ja sowas bestimmt an ihre Kripo-Schule. Das Beatmen und die Erste Hilfe und so. Aber trotzdem, ein richtig kleiner Held war er damals. Doch, Herr Schiefersatt. Und ihr Hintern war auch nicht von schlechten Eltern. Was? Kleiner Held mit Knackarsch. Carola werden. Na was denn? Damals waren wir beide noch nicht mal in der Vorglühphase, Jürgen. Da konnte ich noch frei wählen zwischen den Hintern. Außerdem war ja denn auch nichts mit Held und so. Verreckt ist er, das Aas. Gleich hier. Sauber den Löffel abgegeben, aber sauber. Wendrich, legen Sie an. Legen Sie an oder... Oder, Herr Hauptkommissar Walter von und zu Schiefersatt. Oder... Reni, raus aus dem Kahn, los. Was? Oh, ja. Lass mich los. Komm. Geht's noch? Komm. Willst du mich ersäufen oder was? Ich spring doch nicht mit dir hier in die Brühe. Mein Kleid, meine Kostümjacke, meine das Schuhe. Das ist doch nicht tief hier. Nein. Geht nur bis zur Hüfte. Los, sag ich, komm. Komm ich. Reni! Du Idiot, lass mich los. Reni, ich gehe jetzt nicht ohne dich hier. Doch, verstehst du, vertrau mir. Wir müssen hier sofort... Scheiß müssen wir. Ich bleibe, kapiert? Kapiert? Was ist denn plötzlich los mit dir? Überhaupt mal. Fotografisches Gedächtnis. Vollkontakt. Kann mich hier mal einer einweihen, bitteschön? Jung, haben Sie vielleicht noch von den Fläschchen? Aber ja, gern. Fläschchen ist mein zweiter Name. Ja, und nun mal Butter bei die Fische. Also was ist oder was war hier so schlimm los, dass du dich so daneben benimmst? Also, Antwort. Naja... Also, das ist dermaßen. Ihr Mann hat hier also da vorn an der Biegung, wo der vergammelte Steg ist, also da hat er damals einem Menschen das Leben gerettet. Hat er nicht. Oder doch. Hat er nicht. Klappe. Frau Reni, können Sie klipp und klar im Totenschein nachlesen. Tod durch Wechselwirkung von übermäßig Alkohol und eine Medikamentenüberdosierung. Und ein Mensch war das schon gar nicht. Ja, ah, Papier ist geduldig und der gute alte Totenschein ist eben auch nur Papier, nicht wahr? Ist von dem Wurzelpeter vielleicht noch was für Mistel? Nun, lieber Herr Schiefer, seid nun mal nicht so traurig. Kann nur jedem passieren. Das nächste Mal klappt's bestimmt besser mit der Retterei. Na, jedenfalls. Hat das versucht. Ja, ganz prima. Voll Mund zu Mund, da kann er ja nichts. Und immer so Herzdruckmassage, genau im Rhythmus. Im Rhythmus von dem Wolle, glaube ich sogar. Wolfgang Petri. Der Himmel brennt, oh, die Engel fliehen. Und der Hüfte auf der Hüfte. Na, jedenfalls. Medizinisch perfekt und musikalisch eben auch noch. Hat schon Stil, ihr Männchen. Und genau zur rechten Zeit am rechten Ort, wie man so sagt. Er kam genau zum richtigen Zeitpunkt mit seiner Freundin in einem Paddelboot um die Ecke gepaddelt. Ein Wunder, genau zum richtigen Zeitpunkt. Na ja, ein Wunder. Freundin, Walter? Was für eine Freundin. Das ist lange Freundin. Her. Das ist doch lange ja, her. Welche Freundin? Ach, war obenrum flacher wie sie. Und kürzere Beine. Und ein Dutt hatte sie. Wobei, Haarteil sah man eindeutig. Na gut, weiter. Jedenfalls, der Mann hat sich mitten im Kahn, mitten in seiner Sauftour-Dreckchen, plötzlich ans Herz gegriffen, ist aufgestanden und ins Wasser gekippt. Großes Hallo, sage ich nur. Ja, der ganze Kahn voll Touris, aber keiner tat wissen, was zu tun ist. Haben ihn ans Ufer geschleppt und oh je, Mini. Und dann kam ihr Mann und kam und sah und siegte. Naja, geht so mit siegte, fast, würde ich sagen. Immerhin riss der Kerl die Hufe hoch. Fuhr vom Spreewald gleich direkt in die Hölle. Ich wette, da hat er schon sein Grundstück sicher, sogar ganz ohne Vertrag. Was mich nun noch interessieren tät, Herr Schiefer sagt, rein technisch mal, Sie haben den doch beatmet, nicht wahr? Ja. Und man sagt ja, dass mit dem letzten Atemzug auch die Seele so raus entweichen tut. Ich frag mich seit damals immerzu, haben Sie da nicht auch den letzten Atemzug eingeatmet? Was? Also jetzt mal seelenmäßig meine ich. Also Jürgen, du reicht's ja, so Sie denn? Ferkel. Ich muss diesen Mann noch küssen, Herr Jürgen. Tag ein und Tag aus. Also wirklich, Jürgen. Also, jetzt muss ich mich mal für meinen Mann gegen entschuldigen, Frau Reni. Ist eigentlich ein guter Kerl, mein Jürgen, aber ganz tief drin ist er eben wie alle Männer. Ein Sauigel. Oh Mann, das ist doch rein technisch. Ach, Walter, mein armes, armes Bärchen. Deshalb bist du so von der Rolle. Mensch, warum hast du denn nicht dir gesagt? Dein Schnäuzchen kann das doch verstehen. Wofür haben wir zwei uns denn? Hm? Wendrich. Das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was Sie und Ihre Sippe hier vorhaben. Sollten Sie eine Rechnung mit mir offen haben, dann halten Sie sich bitte auch an mich und lassen die Frau hier aus dem Spiel, ja? Also Vorschlag, wir legen an und setzen Sie ab. Und eine Rechnung? Ja. Wir? Ja. Mit Ihnen? Ja. Tut der Fall hier nicht genau andersrum liegen? Umgekehrt? Ja, keine Ahnung. Sagen Sie es mir. Also... Zumindest dürfte es kein Zufall sein, dass Sie mich und meine Frau genau an diesen Ort hier verschleppt haben. Verschleppt? Ja. Ich bin verschleppt? Ja. Frau Carola, bin ich verschleppt worden? Ja, verschleppt, meine Güte. So würde ich das nur nicht sagen. Das Schicksal, würde ich sagen. Es spielt einmal hierhin, mal dorthin. Ja, manchmal spielt es auch ein Paddelboot um die Ecke, justament dann, wenn ein Immobilienhai seinen Herzanfall bekommt und man Zeugen braucht. Sichere Zeugen. Zeugen, die über jeden Verdacht erhaben sind. Polizeibeamte am besten. Nicht wahr, Frau Carola Wendrich? Ja. Na? Also doof ist er nicht. Nee. Der Herr Kriminalkommissar, kann man nicht sagen. Doof nicht. Was heißt ein Justament gleich nochmal? Doof, nur gerade nicht. Aber Fantasie. Sehr, sehr viel Fantasie. Und das läuft dann schon aufs Gleiche hinaus. Ach, ich bin eigentlich ziemlich fantasielos. Mhm. Ich bin eher so eine mathematische Existenz. Eins und eins, Carola, Sie wissen schon. Mhm. Bei Durchsicht der Unterlagen. Ja. Die Nachlasspflege. Richtig, Herr Wendrich. Sie sind ein guter Zuhörer meiner Frau. Die Nachlasspflege. Also da geriet mir noch einmal die Akte Dr. Rüdiger Körfer in die Hand. Ich kotz gleich bei dem Namen. Ja, ist verständlich, Carola. Sie und Ihre Familie hatten ja auch allen Grund dazu, nicht wahr? Der Mann hat Mutter einen seiner Kredite aufgeschwatzt. Fast jedenfalls. Einer, Wendrich, einen? Das sollte mich wundern. Körfers Stil war es, seinen Opfern gleich zig Kredite aufzuschwatzen. Nein. Ja, und zwar über Strohfirmen. Sie brauchten das Geld, wollten aber nicht von einem einzigen Geldgeber abhängig sein. Nee. Ja, nicht dumm, nicht dumm. Waren Sie aber schon längst abhängig. Sie steckten in seinem Spinnennetz drin. Ja, er brauchte jetzt nur noch die Zinsen erhöhen oder die Kredite auf einen Schlag einfordern und zack, Haus und Hof ade. Beste Lage, nur nicht mehr für Sie. Na bitte, so ein Mistfisch. Und jetzt ist er tot. Gut, so sag ich mal. Obwohl man ja sowas nicht sagt. Aber manchmal ist das Schicksal doch gerecht. Mhm. Schiefersatt, was bist du eigentlich für ein Mensch? Verdächtigst hier die Leute, denen so eine Heuschrecke fast alles weggefressen hätte. Hm. Heuschrecke, Schiefersatt. Heißt nicht umsonst so. Ein Insekt, das man so... Totschlägt, Liebste. Ja, ja, totschlägt. Totschlägt? Nein, aber Walter, ich verstehe, dass du beruflich so sein musst. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Gesetz und Gerechtigkeit. Ist dir das noch klar? Ja. Wirklich? Ja. Oder hat dich der Beruf tatsächlich schon so arm und kalt gemacht? Da, Walter, da, in deinem kantigen Nüschel, mögen ja die Gesetze hocken mit Punkt und Komma. Aber hier, Liebster, hier, darauf kommt es an. Hier, fass an. Verstehst du jetzt? Das ist schon klar, aber was hat denn deine linke Brust damit zu tun? Ach, Idiot, das ist nicht meine linke Brust, das ist mein Herz. Da, dummer Junge, da sitzt die Gerechtigkeit, da. Und bei allem, Sie hätten mal sehen sollen, wie dieser Verbrecher seine Raubzüge auch noch gefeiert hat, der Großkotz. Ja. Schlampanscher für alle. Und wir hatten damals noch nicht mal welchen. Carola schrieb das Zeug noch mit Sch vorne, wie Schule, statt mit G. Ach, hab ich gar nie. Klar. Na ja. Ich denke, er ließ sich von Carola bestimmt auf einheimische Getränke umlenken. So wie sie damals aussah. Wie denn? Ja, stand ihnen wirklich hervorragend. Eine Kellnerin in Tracht und mit so hübschen Knöpfchen. Genau da vorne her. So. Wirklich? Ja. Oh, na, meinen Sie, ich könnte heute noch so... Carola, wie dusselig bist du eigentlich? Hm? Er hat dich gerade in eine Falle gelockt. Hä? Na, an deinen Hupen in eine Falle gelockt. Was? Wurscht. Ist es eben. Ja, ich hab damals am Fährhafen gekellnert. Und ja, ich sah nicht ganz unübel aus. Sah ich doch, oder? Na, keine Einwände, keine Walter, Einwände. Ist das hier schon ein Flirt oder noch Ermittlung? Ach, keine Sorge, Reni. Die Schwerkraft ist auch hier im Spreewald zugange. Bei mir nicht. Aber... damals, ich sah scharf aus. Na und? Aber er, der Sack, wollte es doch so. Feiern, saufen und saufen, seinen Sieg feiern. Habe ich ihm halt gegeben. Wusste doch nicht, dass er Herzprobleme hatte. Wusste keiner. Keiner wusste das. Ich meine, der war zwar ein übler Kerl, aber war erwachsen. Muss doch selber wissen, was er tat. Genau. Und der wollte eben feiern und feiern. Der wollte es uns so richtig zeigen mit seiner Feierei. Ja. Ja. Selber schuld. Hören Sie, wir sollen ihn abgemurkst haben? Ich hab ihm sogar die Autoschlüssel abgenommen, als er auch noch selber fahren wollte in seine Benz Großkotz S-Klasse. Jawohl. Du kapierst doch endlich, Schiefersatt, und gib Ruhe. Es war ein Unfall. Ein glücklicher, wenn man so sagen kann. Und falls du hier deinen Mord willst, dann war's eben Selbstmord. Selbstmord aus Größenwahn. Sein Ego hat ihn zu Tode gefeiert. Hm. Geht's dir jetzt besser? Naja, es kann schon sein. Und so hübsch gesagt. Ja. Aber eigentlich hatte er nichts zu feiern. Wir fanden einen Aktenkoffer mit Verträgen in seinem Wagen. Allesamt noch blanko, nicht unterzeichnet, also nicht gegengezeichnet. Vertragspartner war zwar ihre Mutter, Helene Wendrich, aber sie hatte noch nicht unterschrieben. Das hat mich etwas, wie soll ich sagen, beunruhigt, so bei Durchsicht der Akten. Beunruhigt? Hm? Beunruhigt? Ihr Glück? Ihr verdammtes Glück war das. Ja, richtig, richtig. Aber feiert man vor Vertragsabschluss? Ich meine, bevor die Verträge in trockenen Tüchern sind. Na? Ja. Na, wie denn? Also, solche protzen doch immer. Die können gar nicht anders. Mr. Oft, die Universe und so. Die feiern, weil sie sich gar nicht vorstellen können, dass sie nicht kriegen, was sie kriegen wollen. Genau. Ja. Feiert immer. Ja. Kann sein. So wird's wohl gewesen sein. So war's, Schiefersatt. Ja. Genau so war es. Und nun lass die Leute in Ruhe. Das Leben zieht vorüber, viel rast Tag aus Tag ein. Und vieles übersieht man, was uns auch könnte freuen. Die Vögel in den Zweigen, und wenn ich ihnen zuhöre, dann pfeife ich gern mit. Lieber Herr Schiefersack, mal ehrlich, tun Sie uns doch nur mal ansehen. Wir sind nicht eben die hellsten Kerzen auf der Torte. Nicht mal studiert und so. Wir sind eben ganz... nur so ein Völkchen. Ein ganz besonderes... Lieber Herr Walter, was ich sagen will ist, wir sind nur hier so paar gastronomische Existenzen. Bisschen Tradition, bisschen Tourismus und da hat sie's auch schon. Und jetzt gucken Sie mir mal an und sagen mir mitten ins Gesicht, wie sollen wir nur das ganze Schicksal umleiten? Und zwar A, dass es dem Mann einen Herzanfall macht, und zwar in ärztlich bestätigten. Mhm. Und B, dass es Sie und Ihre Schnalle damals genau da um die Ecke paddeln lässt, so zeugenhalber. Hä? Wie? Na mal ehrlich, halten Sie uns wirklich für so clever? Nein. Nein? Wenn ich ganz ehrlich bin, nein. Sind wir aber. Wie bitte? Carola, du dämliche Nuss. Was? Deine blöde Angeberei bringt uns doch nur alle... Na, denn, lass gut sein, Jürgen. Carola hat recht. Genau. Was sollen die Spielchen? Der Herr Kommissar weiß das alles schon längst. Richtig, Walter? Keine Spur, also... Ich weiß überhaupt nichts. Ich hatte nur ein paar Fragen und allenfalls ein ungutes Gefühl. Ja, das sagen Sie nur so, weil Sie hoffen, davon zu kommen. Schlau. Wenn Sie nichts wissen, so denken Sie, dann sind wir beruhigt und lassen Sie gehen, nicht wahr? Wie? Davon kommen? Mich gehen lassen? Was meinen Sie? Wendrich? Wendrich, wollen Sie mich nun umbringen oder was? Aber machen Sie sich doch nicht lächerlich. Damit kommen Sie doch niemals durch. Vermisstenmeldung, Fahndung. In spätestens 3 Tagen hat man sie. Mord verjährt nicht, die Alten nicht und die Neuen nicht. Es ist vorbei, Wendrich. Vorbei. Oh, die Wiesen hier sind feucht und kaum zugänglich. Und Sie sind pensioniert und haben Resturlaub. Für ein Weilchen wird Sie niemand vermissen. Und selbst dann, sind Sie dann nicht schon nach Bayern gezogen? Wie ich Sie Beamtenseele kenne, haben Sie sich bestimmt schon behördlich abgemeldet. Und dann kommen Sie eben nicht in Bayern an. Wen interessiert's? So dachte ich tatsächlich für einen Moment auch. Aber mein lieber Wendrich, ein Fehler ist dann doch in Ihrem Plan. Ja? Ja, ein sehr hübscher Fehler. Meine Frau, sie ist jetzt immerhin Zeugin. Wollen Sie die nun gleich miterledigen? Denn die wird vermisst. In Bayern, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, die Sie allesamt zurückerwarten. Tja, da gucken Sie, ha? Übrigens, wo ist denn Ihr rumpeliger Dialekt eigentlich hin? Ach, das ist Ihre einzige Frage. Oh, die können wir auch auf dem Revier machen. Aber in der Tat, ein paar Fragen hätte ich noch. Carola hat den Autoschlüssel nicht mitgenommen, um Körper in seinem Suff zu schützen. Sie hat ihm den Schlüssel abgenommen, um die unterschriebenen Verträge gegen die Ansichtsexemplare auszutauschen. Und die waren ja noch blanko, so viel ist klar. Und wir haben kein Geld im Wagen gefunden. Die Anzahlung dürfte bestimmt... Jawohl, hab ich geschnappt. Läppische 50.000, aber immerhin war der Grundstein zu dem, was der Wendenwirt heute ist. Klar. Aber wie haben Sie mein Paddelboot dahin gelotst? Genau zum Zeitpunkt. War tatsächlich nicht einfach. Sie paddelten wirklich völlig bescheuert durch die Gegend. Aber erinnern Sie sich an den netten Fotografen? Klar, natürlich richtig. Wir kriegten einen Tipp, wo es am schönsten ist, plus Karte. Ach, Sie waren das, Jürgen. Haben aber ganz schön zugelegt, was? Und jetzt der Bart. Aber wenn ich mir Sie so ansehe, ja klar, alles klar. Ja, aller Bescheidenheit. So klar war das dann noch lange nicht. Irgendwann kamen Sie dann zwar angeeiert, aber wie haut das nun punktgenau mit dem Herzanfall hin? Sie, mein Jürgen, Sie und Ihre Fläschchen. Carola hat ihn vorbereitet und Sie gaben ihm im Kahn den Rest. Und da war nicht nur Wurzelpeter drin, sondern vermutlich auch das Herzmittel. Vorsicht mit den Fläschchen, nicht wahr? Na? Scheiße. Ja, Jürgen, unterschätzen Sie uns nicht. Wir Beamte machen auch unsere Hausaufgaben. Das Mittel hatten Sie von Ihrer Oma. Ich habe mir deren Krankenakte kommen lassen. Ich Idiot, ich hätte schon damals drauf kommen müssen. Genau das gleiche Leiden, genau das gleiche Mittel. Wahrscheinlich fand der Notarzt dann seinen Patientenausweis und gab noch mal was obendrauf in der Erstversorgung. Überdosis Exitus. Ah, nicht schlecht. Aber woher wussten Sie von seinem Herzleiden? Die Anbahnungsgespräche zum Vertrag. Finde oder erzeuge Gemeinsamkeiten mit deinem Verhandlungspartner. Diese Schweine haben ja so ihre Manipulationstechniken. Und seine sogenannte Gemeinsamkeit mit Großmutter war eben das Herzleiden. Sie hat vertraut und unterschrieben. So, war's das jetzt? Ja, im Groben schon. Aber wie haben Sie herausgefunden, dass der Mann seine linke Bazille ist? Ich meine, der Westen war ja frisch. Wir hatten doch damals alle noch keine Ahnung. Und jetzt letzte Frage. Ja. Woher wussten Sie überhaupt, dass ich den Fall noch einmal ausgekramt habe? Nachdem Sie vor 5 Monaten seine Krankenakte angefordert haben. Ja. Wie sagt mein blöder Mann? Wir sind hier ein ganz besonderes Völkchen. Blöde? Wieso? Ja, das hört vom Krankenhaus nicht auf. Simpler Tipp gegen eine simple Tischreservierung im Wendenwirt. Fertig. Gut. Der Sorbe ist überall. So was habe ich schon geahnt. Und der wirtschaftliche Sachverstand, wie haben Sie denn den Mann so früh entlarvt? Ich meine, selbst wir haben ihn und das Netz seiner Strohfirmen erst nach seinem Tod aufdecken können. Ach, nun kommen Sie. Ist doch schon alles gesagt. Kein Grund, nun plötzlich betroffen vor sich hinzustarren. Sie können ganz sicher sein. Ich verspreche Ihnen, dass ich Ihre Kooperationsbereitschaft hervorheben werde. Ich denke, das wird sich mildernd auf das Strafmaß auswirken. Also? Du willst das wirklich durchziehen? Ja. Ist das wirklich dein letztes Wort? Ja. Ich meine, du kennst die Leute doch jetzt. Du hast sie doch jetzt kennengelernt. Carola, Jürgen, den Wendrich, knorriger alter Sack, aber die sind doch alle sehr in Ordnung, oder? Und mein Gott, es ging damals doch auch irgendwie für sie auf Leben und Tod. Das ist doch kein Mord, keine Selbstjustiz. Das ist doch einfach nur pur Notwehr, Walter. Liebling, Notwehr. Und zwar eine, die man nicht so einfach dahin sagt. Eine echte. Gib's auf, Mädel. Schöner Plan, aber siehst ja. Einmal Bulle, immer Bulle. Plan? Renny. Renny, Moment. Mein Arm. Ich glaube, ich kann meinen rechten Arm plötzlich nicht mehr bewegen. Den linken auch gleich nicht mehr. Was? Wie sie gleich feststellen werden. Ja, ja. Vorsicht mit den Fläschchen. Auch Sie sollten uns nicht unterschätzen, Herr Oberhauptkommissar. Mhm. Alter, dass du jetzt nicht... Reni! Ja, tut mir leid, Walter. Was? Ich werde den Wendenwirt übernehmen. Was? Doch, die älteste Tochter übernimmt. Und ich habe mir dafür den Hintern abstudiert und sackweise Praktika in Scheißmünchen. Praktika? Ja. 8 Jahre lang taten wir nichts mehr von dir hören und sehen. Ach, ja, komm. Gebrochen hast du mit der Familie. Geschämt hast du dich für dein Zuhause wie für einen nässenden Ausschlag. Ist ja Blödsinn. Best verblödet, wie du warst. Reden tust du ja auch nicht mehr wie zu Hause. Und ihr beide auch nicht mehr. Aber muss ich doch nicht. Ich hab mal eben geirrt. Und irren ist menschlich. Ach, Papa. Du wurscht mit deinem Spruch. Wer sich heute irrt, ist einfach nur erledigt. Dein menschlich ist jetzt mal nur noch ein anderes Wort für bescheuert. Ja, doch. Das habe ich ja gelernt. Die Bayern haben es mir beigebogen. Für mich, die Menschlichkeit ist eine schöne Sache, Mordel. Aber am ersten seien sie Miete fällig. Mir ist übel, wenn ich mich jetzt mal übergeben darf. Ja, das war mir auch, Walter. Jahrelang war mir übel. Aber immerhin, daher der Sachverstand. Ich hab's kapiert. Nur eben leider ein paar Stunden zu spät. Oma hat ja schon unterschrieben. Und du weißt ja, wenn diese Gesellschaft einen Fetisch hat, dann ist es der Vertrag. Und deshalb willst du... Mhm. Oh Gott. Und unsere 5 Monate? Ich Idiot. Genau die 5 Monate. Ja, will ich ja gar nicht weiter. Will ich nicht. Ach, ich hab dich sogar lieb gewonnen. Wirklich. Erst nicht, aber dann schon. Ein bisschen. Ja, und kann ja durchaus mehr werden. Ach komm, wir zwei Bäder. Und der Wendenwirt, Mann, sei kein Idiot. Noch ist doch alles möglich. Nee. Muss er aber jetzt langsam mal hoppla hopp machen. Ach, halt dich raus, Knallkopf. Das Liebe. Oder nah dran. Ich sag ja nur, ganz nah. Rein technisch. Walter, bitte. Nein, nein. Du bist eine solche... Ja, was denn? Ja, solche falsche. Und verloren. Oh, tut mir wirklich leid, Reni Küken, dass ich ihm nur noch eins mit dem Rudel überbraten musste. Okay, aber wenn's reicht, dann reicht's. Meine Kleine beleidigt mir keiner. Keiner. Jürgen, ja? Tu den Rumpf und ich die Beine. Bei uns zu Hause im Spreewald, ja, da ist es wunderschön. Da sind nicht nur die Mädchen schön, das werden Sie ja sehen. Drum, liebe Freunde, fern und nah, seht euch mal bei uns um. Das wäre ja so wunderbar und gar nicht mal so dumm. Nein, ich hab von Oma ein T-Shirt mit Hellfeuer und einem Stern drauf. Toll! Ganz toll! Siehst du aber nicht in der Schule an, nur dass das gleich klar ist. Doch. Ah, na gut. Nur höre erst mal auf zu blecken. Sag Oma tschüss und komm in Kahn. Tschüss, Oma. Hopp. Krass, endgeiles Shirt, wa? Wo ist denn der Kriminalkommissar? Musste weg. Verbrecher schnappen? Wenn ich mal groß bin, tue ich auch Kriminalkommissar werden wollen. Na bitte, Dramas. Da war ja auch eigentlich der ursprüngliche Plan, die Staatsmacht in der Familie integrieren. Och, Jürgen, bitte. Was denn? Mensch, Reni trauert. Och. Entschuldigung. Geht schon wieder. Wirklich, meine Kleine. Alles gut? Tja, was soll ich sagen? Ach, sag nichts, ist am besten. Spreewald, wie bist du schön, auf dir steht all mein Sinn. Ich werd nie von dir gehen, weil ich hier abseits der Route. Kriminalhörspiel von Oliver Bukowski. Es sprachen Schiefersatt, Jackie Schwarz, Reni, Marie Gruber, Wendrich, Wolfgang Winkler, Carola, Katja Steuer, Jürgen, Axel Wandke, Rockobob, Bosse Kowalski und den Winkalarm, Sarah Zerbak, Jakob Schumann und die Theaterloge Luckau. Ton und Technik, Martin Eichberg und Frank Klein. Regieassistenz und Außenaufnahmen, Christoph Richter. Regie, Alexander Schumacher. Produktion Deutschlandradio Kultur 2012.